wird es am Ende alles gut. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, Schluss mit dem Kindergarten. Der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip, chip, chip, chip und chap, Ritter des Rechts. Chip, chip, chip, chip und chap, den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat die Zeit, sich auszuruhen. Chip, chip, chip, chip und chap, Ritter des Rechts. Chip, chip, chip, chip und chap, den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall mit ihrem Mut, wird es am Ende alles gut. Chip, chip, chip, chip und chap. Chip, chip, chip, chip und chap. Chip, chip, chip, chip und chap.